Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Motorradfahrer tödlich verunglückt, 9 Jahre Planung für Nordumgehung und VC Damen schaffen Klassenerhalt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie, Ryan Dykes. Der Landkreis Nienburg erhält im Rahmen der Städtebauförderung für das Jahr 2016 insgesamt knapp 3,7 Millionen Euro. Dies hat Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rund auf Nachfrage des örtlichen Landtagsabgeordneten Grant Hendrik Tonne bestätigt. Dank einer landesseitigen Umverteilung können wesentlich mehr Projekte gefördert werden, als nach der Verwaltungsvereinbarung eigentlich vorgesehen. Tonne sieht hierin eine deutliche Stärkung des ländlichen Raums durch die rot-grüne Landesregierung. Am gestrigen Montag hielten die Ortsräte Holtorf und Erichshagen eine gemeinsame Sitzung ab. Zentrales Thema war dabei die geplante Nordumgehung. Mitarbeiter der Landesbehörde für Straßenbau erläuterten den Ablauf im Prozess und die Zusammenhänge im Bundesverkehrswegeplan. Aufgezeigt wurde eine Dauer der Planungsphase von circa 9 Jahren. Eine zu lange Zeit, meint Erichshagens Ortsbürgermeister Tim Hauschild. Der Zeitraum ist so, denke ich, definitiv zu lang, als dass er für die beiden Ortsteile und auch für die Gesamtstadt Entlastung bedeuten würde. Und von daher denke ich schon, dass wir so anstreben müssen, dort eine schnellere Lösung zu erreichen und auch schnellere Beratungsgänge. Ein Vorteil ist sicherlich, dass wir uns im Jahr 2003, 2004 im Stadtgebiet ja schon mit dem damaligen Raumordnungsverfahren des Landkreises beschäftigt haben. Und da war ja auch die Trassenführung einer möglichen Umgehung. Das heißt, dass es noch wieder eine neue Trassenführung gibt, weil es neue Aspekte gibt, die man in der Zwischenzeit so nicht gesehen hat. Aber insgesamt, denke ich, ist der Zeitraum, der sich ergeben könnte, doch zu lang. Ein 26-jähriger Mann aus Münchehagen ist am Samstagabend mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Dies hat die Polizei nun mitgeteilt. Kurz vor 19 Uhr befuhr er die B441 in Richtung Bad Reburg. Ausgangs seiner Linkskurve kam er allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und stürzte mit seinem Motorrad schwer. Trotz sofortiger Reanimation erlag der 26-Jährige noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Volleyball-Damen des HC Nienburg haben den erneuten Klassenerhalt geschafft. Mit einem 3:0 Auswärtssieg in Wiedmarschen sichert sich das Team aus der Weserstadt eine 4. Spielzeit in Folge in der 3. Liga. Als Tabellensiebter beendet das Team von Trainer Thomas Platner diese Spielzeit punktgleich mit Langenfeld, die durch nur einen Sieg weniger den Abstieg in Kauf nehmen müssen. Riesenerleichterung beim Trainer. Wenn man überlegt, man gewinnt die Hälfte der Spiele und muss trotzdem um Abstieg mit bangen. In der Konstellation hätte Kloppenburg 3:2 gewonnen, wären wir abgestiegen. Deswegen bin ich jetzt extrem froh, dass wir da das Ding so gemacht haben und der Gegner diesmal brauchten wir es für uns gespielt hat. Die Meisterschaft in der 3. Liga sicherte sich der SV Butler vor Marmagen-Nettersheim. Radio Mittelweser gratuliert dem VC Nienburg zum Klassenerhalt. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.